Let's carefully read Acts 26. Lassen wir uns ganz sorgfältig Apostelgeschichte 26 lesen. The words that our Lord spoke to Saul. Und zwar die Worte, die unser Herr dem Saul gegenüber aussprach. Just before he became Paul. Bevor er eben Paulus wurde. Verse 15. Vers 15. And I said, "Who are you, Lord?" Ich aber sprach, wer bist du, Herr? And the Lord said, der Herr aber sprach, "I am Jesus, whom you are persecuting." Ich bin Jesus, den du verfolgst. Verse 16. But get up and stand on your feet. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. For this purpose I have appeared to you. Denn hierzu bin ich dir erschienen. To appoint you a minister and a witness, not only to the things which you have seen. Dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast. But also to the things in which I will appear to you. Wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Now pay special attention right here. Nun gebt Acht auf Folgendes. Because as we pray for people tonight, we need to be people of understanding. Weil wenn wir heute Abend für Leute beten, müssen wir Leute sein, die Verständnis haben. Verse 17. Vers 17. Rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Now real slow. Ganz langsam nun. To open their eyes, ihre Augen zu öffnen, so that they may turn from darkness to light, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, and from the dominion of Satan, und von der Macht des Satans. Okay, that word Macht or dominion, die Vorherrschaft oder Macht, is the word exousia in the Greek. Heißt im Griechischen exousia. It means authority. Es spricht von Autorität. That we are being delivered or turning from the authority of Satan. Das heißt, dass wir freigesetzt werden oder dass wir uns abwenden von der Autorität Satans. Authority means that he has a right. Autorität bedeutet, er hat ein gewisses Recht. When someone says, by what authority do you do this? Wenn jemand zum Beispiel sagt, aufgrund welcher Autorität machst du das? Wait a minute, what are you doing? You're taking the music equipment off the stage. Moment mal, du nimmst da die Ausrüstung runter von der Bühne. Wait a minute, you're walking away with the guitar. By what authority do you do that? Moment mal, du gehst da mit der Gitarre weg. Welche Autorität hast du? Wer hat dir das Recht dazu gegeben? Wait a minute, you're rebuking my child. Moment mal, du weist mein Kind. Who gave you that right? Wer hat dir das Recht dazu verliehen? By what authority do you do that? Aufgrund wessen Autorität machst du das? When someone has authority, wenn jemand Autorität they hat, have the right to do something. Dann hat er das Recht, etwas zu tun. And Satan had the right. Und Satan hatte das Recht. Over us. Über uns. When Adam fell. Als Adam fiel. When Adam and Eve sinned. Als Adam und Eva sündigten. Satan took dominion over the human race. Da hat Satan die Vorherrschaft über die menschliche Rasse erlangt. Und das ist über das Blut weitergegeben worden. And we are bringing a message, und wir bringen eine Botschaft, that says, und zwar eine Botschaft, die folgendes sagt, to open their eyes, lesen wir es noch einmal, um ihre Augen zu öffnen. Maybe a few people here, your eyes are closed. Vielleicht ist bei einigen von den Menschen hier sind die Augen zu. All of us need our eyes opened in area after area. Wir alle brauchen unsere Augen geöffnet in verschiedenen Gebieten. To open their eyes so that they may turn from darkness to light. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. From the authority of Satan to God. Und von der Macht des Satans zu Gott. That they may receive forgiveness of sins. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen. And an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Notice that the deliverance from Satan's authority is directly associated with forgiveness of sins. Bemerkt Folgendes, diese Freisetzung von der Autorität Satans ist direkt verbunden mit der Vergebung der Sünden. Now flip over to Hebrews chapter 2. Blättert mal zum Hebräer 2. It's Christmas time. Es ist Weihnachtszeit. Our favorite time of the year. Unsere liebste Zeit im Jahr. It's when our Lord became one of us. Die Zeit, wo wir ja, das Mensch, die Menschwerdung unseres Herrn feiern. When the Lord became one of us. Als der Herr einer von uns wurde. And we see it. We see the Christmas story in Hebrews 2:14 a little bit. Und wir sehen diese Weihnachtsgeschichte in Hebräer 2:14 ein wenig. It says, therefore, since the children share in flesh and blood, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, he himself likewise also partook of the same. Hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. That's Christmas. Das ist Weihnachten. God became a man. Gott wurde Mensch. Immanuel, God with us. Immanuel, Gott mit uns. Why did he do this? Warum hat er das gemacht? So that through death he might render powerless him who had the authority over death. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. The word Macht again is authority. So hier wiederum das Wort Macht spricht von Autorität. He had the authority over death. Der hatte diese Macht über den Tod. It was in his hand. He had the keys of death. Er hatte die Schlüssel über den Tod. He had the right. Er hatte das Recht dazu. To bring accusation against God's people. Nämlich Anklage zu erheben gegen das Volk Gottes. That is the devil. Und das ist der Satan, der Teufel. Let's read it one more time. Lesen wir das nochmal. So that through death, so dass durch den Tod Jesus might render powerless. Und zwar zunichte macht. All right, this word in the Greek means this, to neutralize. Im Griechischen steht hier ein Wort, das neutralisieren bedeutet. There's a battle between the two kingdoms. Es findet eine Schlacht statt zwischen diesen zwei Königreichen. And this battle is to neutralize the authority of the other. Und da geht es darum, die Macht des anderen zu neutralisieren. Jesus neutralized the power of or the authority of Satan at the cross. Jesus hat am Kreuz die Macht Satans neutralisiert. When he said it is finished. Als er sagte, es ist vollbracht. He was saying, devil, you are through. Da hat er gesagt, eigentlich Teufel, mit dir ist es vorbei. When he said it's finished, als er gesagt hat, es ist vollbracht, he was saying, Satan's authority is gone. Da sagte er, die Autorität Satans ist when vorbei. He said it's finished, he was saying, Satan, your head is crushed. Als er sagte, es ist vollbracht, da hat er gesagt, Satan, dein Haupt ist zertreten. When he said it's finished, als er sagte, es ist vollbracht, he was saying, the human race belongs to me now. Da sagte er, die menschliche Rasse gehört jetzt mir. By faith. Durch den Glauben. It belongs to me now. Mir gehört sie jetzt. Unless someone rejects me, außer es lehnt mich jemand ab and stays with you, und bleibt bei dir. But in 1 John 2:2, I have just paid for the sins of the whole world. Aber in 1. Johannes 2:2 heißt es, er hat für die gesamte Sündheit der Welt gezahlt. Satan has been neutralized. Satan wurde neutralisiert. And there's this war of neutralizing the other kingdom. Und da findet dieser Krieg statt, eine Neutralisierung des anderen Königreichs. Satan wants to neutralize our concentration. Satan möchte uns die Konzentration rauben. He wants to neutralize faith with sight. Er möchte uns den Glauben neutralisieren durch die Sicht. He wants to neutralize grace with works. Er möchte die Gnade neutralisieren, indem er die Werke bringt. He wants to strip us of the authority that we have in der Autorität, die wir haben, through a lie. Durch eine Lüge. We have authority in Christ. Wir haben Autorität in Christus. John chapter 1 verse 12. Johannes 1, 12. To as many as received him, so viele ihn aber aufnahmen, to those he gave the authority, denen gab er die Vollmacht, to be the children of God. Kinder Gottes zu werden. We have the right. Wir haben dieses Recht. Look what it says in verse 15. Schau doch mal, was es dann im Vers 15 heißt. And might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. The fear of death. Durch Todesfurcht. Some people say, I'm not afraid to die. Aber manche sagen vielleicht, ich habe keine Angst vorm Sterben. Really? Wirklich? I'd like to visit you on your deathbed. Ich würde dich gern sehen auf deinem Totenbett. And you tell me you're not afraid to be on the other side without Jesus. Und du sag mir dann, dass du keine Furcht hast, jetzt auf die andere Seite zu wechseln ohne Jesus. I'm not looking forward to actually dying. Also ich halte jetzt nicht Ausschau danach zu sterben. This is not what it's talking about. Also davon ist hier nicht die Rede. It's talking about the fear of going beyond. Aber es ist hier die Rede von der Furcht, dort hinüber zu gehen. What is beyond? Über das, was danach kommt. We have no fear. Wir haben keine Furcht. We are actually rejoicing to go beyond. Wir erfreuen uns sogar daran, dorthin zu gehen. We are saying, "Come, Lord Jesus, come." Wir sagen, komm, Herr Jesus, komm. We're waiting for trumpets to sound. Wir warten auf die Trompeten, dass sie erklingen. We're just a little nervous about the transition, that's all. Wir sind bloß ein wenig nervös in Bezug auf diese Verwandlung, das ist alles. Like this process of this body dying to release the spirit. So einfach das Sterben dieses Leibes und wo es darum geht, we dass pray, der Geist freigesetzt Lord, wird. Lord, be merciful to me. Let us, you know, die in my sleep or something. Also Herr, wir beten, sei mir doch barmherzig, lass mich irgendwie sterben, während ich schlafe. Okay, turn to one more place and then we'll pray. Blättern wir noch zu einer anderen Stelle und dann First wollen wir John beten. Chapter 3. 1. Johannes 3. Vers 7. But let's begin with verse 4. Fangen wir aber beim Vers 4 an. Everyone who practices sin, jeder, der die Sünde tut, also practices lawlessness. Tut auch die Gesetzlosigkeit. Sin is lawlessness. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. People practice sin. Leute praktizieren Sünde. If you practice sin, wenn du Sünde praktizierst, in verse 9, in Vers 9, you are not a child of God. Dann bist du kein Kind Gottes. Look at verse 9. Schaut euch den Vers 9 an. No one who is born of God practices sin. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Now don't be condemned now. Fühl dich jetzt nicht verdammt. Because there's the law of sin in Romans 7. Weil es gibt dieses Gesetz der Sünde in Römer 7. There's the war between the flesh and the spirit in Galatians 5:17. Es gibt diesen Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist in Galater 5:17. There's the high priest in Hebrews 5. Da ist der Hohepriester in Hebräer 5, beset with weakness, der mit Schwachheit behaftet so ist, he could identify. So dass er sich mit uns identifizieren There's kann. 2 Corinthians 12, da gibt es 2. Korinther 12, the thorn in the flesh, der Dorn im Fleisch, so we would not become proud. So dass wir nicht stolz werden. But this statement, verse 9, aber diese Aussage, Vers 9, no one who is born of God practices sin. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. And that means you don't sin on purpose. Das heißt, ich sündige nicht absichtlich. Ich plane das nicht. You don't do it because this is it. You don't do it because you think you have a right. Das heißt, du machst es nicht, weil du denkst, du hast ein Recht dazu. I can sin willfully. Ich kann willentlich sündigen. Because of stupidity. Aus Dummheit. I can sin willfully. Ich kann auch absichtlich sündigen. Because of weakness. Aus Schwachheit. I can sin willfully. Ich kann willentlich sündigen. Because of demons. Wegen der Einfluss von Dämonen. I can sin willfully through deception. Ich kann auch aufgrund von Täuschungen willentlich sündigen. But when I think I have a right to do it. Aber wenn ich denke, ich habe das Recht, das zu tun. You are either seriously deceived as a believer. Dann bist du entweder wirklich ernsthaft in die Irre geleitet als Gläubiger. And if you don't receive correction, und wenn du dann keine Korrektur annimmst, then you're probably not a believer. Dann bist du vielleicht kein Gläubiger. Because no believer, weil kein Gläubiger, who has the Holy Spirit, der den Heiligen Geist hat, believes he has a right to sin. Glaubt, dass er das Recht hat zu sündigen. We will all fail. Wir werden alle versagen. And this is where the blood of Christ comes in. Und da kommt aber das Blut Christi rein. Psalm 130, Psalm 130, in verse 3 and 4. In den Versen 3 und 4. It says, there is forgiveness with thee. Es gibt Vergebung bei dir. That you may be feared. Dass man dich fürchtet. In verse 3 says, Lord, if you would count sin. In Vers 3 heißt es, Herr, wenn du die Sünde anrechnest. Who could stand? Wer könnte dann stehen? No one here. Niemand hier. In John chapter 8, if you have no sin, throw the first stone. In Johannes 8 heißt es, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. We all have sin. Alle haben wir Sünde. 1 John 1, if you say you have no sin, you're a liar. 1. Johannes 1, wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann bist du ein Lügner. But people who practice sin, aber Menschen, die Sünde praktizieren, it means I think I have a right. Die also glauben, das Recht dazu zu haben. You see, Jesus died on the cross to strip Satan of his right. Jesus starb am Kreuz, um Satan seiner Rechte eben zu entkleiden. Satan had the right, Satan hatte das Recht, to accuse me. Mich anzuklagen. Revelations 12, in Offenbarung 12. He accuses the brethren both day and night. Er klagt die Brüder an, Tag und Nacht heißt in verse 10. He accuses the brethren both day and night. Er klagt die Brüder an, Tag und Nacht. Every day Satan is going back and forth between heaven and earth every day. Jeden Tag wechselt Satan hin und her zwischen Himmel und Erde. Day and jeden night Tag. He's just going back and forth. Tag und Nacht hin und her. It's not a long trip. It's just a few minutes for him. Das ist nicht eine lange Reise für ihn. Das sind ein paar Minuten bloß. You know, like us walking downstairs to the cellar and back. So wie wenn wir hinuntergehen da in den Keller und dann wieder raufkommen. It's like going from heaven to earth. So wie vom Himmel zur and Erde. He goes back and he's got your name and my name. Und er geht dorthin und er hat deinen Namen und meinen Namen. And he's got accusations. Und er hat Anklagen. But at the cross, aber that his right to accuse was stripped away. Es wurde das Recht dieser Anklage am Kreuz weggenommen. And we stand. Und wir stehen, though Satan still accuses, obwohl Satan nach wie vor diese Anklagen vorbringt, scars are in Jesus' hand, aber die Nägel, Wundmale sind in den Händen von Jesus. Und mit jeder Autorität he can say, they are still mine. Kann er sagen, sie gehören mir. Fine, they're yours. Okay, sie gehören dir. Fine, fine. It is finished. Es ist vollbracht. Okay, okay. I'm sick of that already. Das reicht mir schon. Okay, they belong to you. Okay, sie gehören dir. But do they love you? Aber lieben sie dich? Really, do they love you? Lieben sie dich wirklich? Come on, God. Komm, komm. And he accuses us day und er klagt uns an Tag day und Nacht. And night. Tag und Nacht. And then there's the person. Und dann gibt es da die Person, either through arrogance or ignorance, die entweder aufgrund von Arroganz oder von Ignoranz believes he has the right, glaubt, dass sie das Recht hat, to sin. Zu sündigen. We don't have the right to sin. Wir haben dieses Recht nicht zu sündigen. If we sin, wenn wir sündigen and we ask for mercy, und wir bitten um Barmherzigkeit, it produces compassion, dann wird es Mitgefühl erzeugen. Identification. Identifikation. It produces humility and das meekness. Bringt Demut und Sanftmut hervor. There's a lot of fruit of mercy. Es kommt sehr viel Frucht hervor von der Barmherzigkeit. Tonight, as we pray for people, wenn wir heute Abend für die Menschen beten, we want to consider a few things. Dann wollen wir ein paar Dinge bedenken. All of us have ailments. Alle von uns haben Schwächen. Danke. Not Schwächen, ailments. Oder Leiden, yeah, Krankheit, things that ja. hurt. Also, you know, wo es uns irgendwie wehtut. 23 years ago, I broke my elbow. Zum Beispiel vor 23 Jahren habe ich mir den Ellbogen gebrochen. Whenever I go on the Straßenbahn, I put my hand up like this. Ich habe da in der Straßenbahn bin ich gefahren, habe die Hand so oben gehabt. I can't feel my last three fingers in about 3 minutes. Und auf einmal habe ich die letzten drei Finger nicht mehr gespürt. I have this tooth back here. Und hier da hinten dieser Zahn. It's been killing me for about 6 years. Der hat mir 6 Jahre lang Probleme bereitet. I finally had one of those Wurzel things, whatever they call them. Schließlich habe ich dann irgendeine Wurzelbehandlung gehabt. You know? Durch I den said, just kill it or gesagt, pull it out. Zieht dann einfach raus oder tötet den ab, macht das. They drilled it. Die haben dann gebohrt. It still hurts. Tut noch immer weh. How can a dead tooth hurt? Wie kann ein toter Zahn schmerzen? Still bothers me. Ja, bereitet mir noch immer Probleme. I got a back ailment. Ich habe zum Beispiel da Rückenprobleme. From 1,100 pieces of sheetrock in this building. Von 1,100 dieser Gipsplatten. And all different in diesem Haus hier. Und I got an ailment in my right shoulder from too much tennis in the cold when I was 16 years old. Ich habe Schmerzen in der rechten Schulter vom zu viel Tennis spielen, als ich 16 Jahre alt war und es war kalt draußen. And on and on. Und so weiter und so we fort. We all have ailments. Wir haben alle Beschwerden. There's certain things that God teaches us through ailments. Es gibt gewisse Dinge, die uns Gott durch diese Beschwerden zeigt. He wants us to be responsible people. Er möchte, dass wir verantwortliche Leute sind. God doesn't want to heal me. Gott möchte mich nicht heilen and keep me irresponsible. Und möchte, dass ich dann unverantwortlich bleibe. In Luke chapter 16, in Lukas 16, the sons of this world are oftentimes more wise than the sons of light. Heißt es, dass die Söhne dieser Welt oft weiser sind als die Söhne des Lichts. Oftentimes, watch this. Und beachtet Folgendes. The unbeliever takes better care of his body than the believer. Der Ungläubige kümmert sich oft mehr und besser um seinen Leib als der Gläubige. We love the Lord our God. Wir lieben unseren Herrn, with all our heart, soul, mind and strength. Mit unserer ganzen Kraft, mit unserer Seele, mit unserem Verstand. Second commandment is love your neighbor as yourself. Das zweite Gebot lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So it's love the Lord your God. Das heißt also, liebe deinen Herrn, love deinen Gott. Yourself, love your neighbor. Liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. The world loves itself. Die Welt liebt sich selbst. And then hopefully its neighbor. Und dann hoffentlich auch seinem, also ihren Nächsten. The believer loves God. Der Gläubige liebt Gott. And then loves his neighbor. Und dann seinen Nächsten. But the unbeliever loves himself. Aber der Ungläubige liebt sich selbst. And is oftentimes more wise than the believer. Und ist oft weiser als der Gläubige. And the point is that God wants to teach me. Und worum es geht, ist, dass Gott mich etwas lehren möchte. To take care of my physical body. Nämlich, dass ich mich um meinen körperlichen Leib kümmere. So I'm learning patience and wisdom with all these ailments. Also lerne ich eben Geduld und Weisheit mit all diesen Schmerzen. Some of them God has taken away, some of them He's left. Manche hat Gott mir gelassen, manche hat er weggenommen. It does not affect my faith. Aber das hat keine Auswirkungen auf meinen Glauben. There's other things. Es gibt andere Dinge, that are present tonight that should not be here. Die es aber heute Abend hier gibt und die nicht da sein sollten. Satan has deceived some of us. Weil Satan hat einige von uns getäuscht. To receive something that has absolutely nothing to do with God or God and His plan, nothing. Und zwar etwas aufzunehmen, was überhaupt nichts mit Gottes Plan oder mit Gott selbst zu tun hat. I was sitting on my computer working. Ich saß bei meinem Computer und arbeitete an einer Discovery-Klasse. Another ailment, my ear. Und dann wieder eine Beschwerde, mein Ohr. This nerve down here. Und dieser Nerv darunter. Ever since I did the funeral in Innsbruck. Als ich damals das Begräbnis in Innsbruck hielt, stood out in the freezing cold for 5 hours. My ear hurts. Bin da 5 Stunden lang in der Kälte draußen gestanden. Seit dem Zeitpunkt schmerzt das Ohr. I've been to 7 ear doctors and there's no solution. Und ich war bei 7 HNO-Ärzten und es gibt keine Lösung. Okay, I learned patience. I've been prayed over 15 times. Okay, ich lerne Geduld daran. Es wurde 15 Mal darüber schon gebetet. Okay. I'm sitting at the computer. Ich sitze beim Computer. Working on discovery class. Arbeite an dieser Discovery Klasse. And my ear swells. Und mein Ohr beginnt anzuschwellen. So irritated. Oh, das irritiert mich so sehr. My stomach hurt because I've been taking too many painkillers from my ear. Und dann schmerzt mein Magen, weil ich zu viele Schmerzmittel genommen habe wegen so meiner Ohren. So I rushed to the hospital because I have stomach pain. Also fahre ich zum Spital, weil ich diese Magenschmerzen habe. Then I'm laying in bed in the hospital from my stomach. Und dann liege ich da im Spital wegen meines Magens. And because I'm laying so long, my back hurts. Weil ich da so lange liege, kriege ich Rückenprobleme. And because my back hurts so much now, I can't do anything. Und weil mir eben der Rücken so Probleme bereitet, kann ich jetzt gar nichts tun. So I finally get so sick of everything, I jump on my wife's cross trainer the other day. Also jetzt werde ich eben so sehr krank, dass ich, wie ich da letztes Mal bei diesem Fahrradtrainer meiner Frau trainierte, ein wenig nur. The next day I feel like I have knives in my legs. Habe ich mich am darauffolgenden Tag gefühlt, als ob mir da Messer drinnen steckten in den Gelenken. Und dann schmerzt mich auch die Knöchel, weil ich nicht laufen war. I think this is unbelievable. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. I'm sick of this. Das reicht mir. And I said to my wife, I'm sick of this. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, das reicht mir jetzt. I said, get over here, put your hands on my ears and pray for me. Ich habe gesagt, komm her, bitte halt deine Hand auf mein Ohr und bete es für mich. Das reicht mir. Satan's laughing in the atmosphere. Das ist wie ein Witz, Satan, der lacht in der Atmosphäre. This is not from God. Das ist nicht von Gott. I don't care how much patience. This is from hell. Ist mir gleich jetzt, was alles an Geduld notwendig ist. Das I don't kommt von der Hölle. Anything from this. Ich krieg nichts aus dem heraus. I'm sick of it. Das reicht mir. Put your hands on my ears and pray something. Leg deine Hände auf meine Ohren und bete bitte. In my irritation, and that was a godly irritation. Und das war eine göttliche Verzerrung. I was mad at the devil. Ich habe mich wirklich geärgert über Satan. My wife came over, she put her ears, hands on my ears. Meine Frau ist dann zu mir gekommen, sie hat ihre Hände auf meine Ohren gelegt und dann hat sie gebetet. In 20 seconds the pain was gone. Und nach 20 Sekunden war der Schmerz weg. And I thought, that was so satanic. Ich habe mir gedacht, das war so satanisch. And there's things like that here tonight. Und es gibt solche Dinge auch heute Abend hier. There's certain things that God is working in our lives. Es gibt gewisse Dinge, die Gott in unser Leben hineinwirkt. He wants me to take care of my body better. Er möchte, dass ich mich mehr um meinen Körper kümmere. He wants me to be wise. Er möchte, dass ich weise bin. He wants me to learn to love the temple. Er möchte, dass ich den Tempel lieben lerne. He wants some of us to drink less coffee. Er möchte zum Beispiel, dass einige von uns weniger Kaffee trinken. Eat less Snickers bars, you oder know? Weniger so Süßigkeiten He wants essen. Us to eat more healthy. Er möchte einfach, dass wir uns gesünder ernähren. But then there's other things. The devil is just sneaking in. Aber dann gibt es andere Dinge und da schleicht sich der Satan so and rein. With his lies, und mit seinen Lügen He projects projiziert er. He has power. Und er hat die Macht. But he has no authority. Aber er hat keine Autorität. And he has power. Er hat die Macht dazu. He projects, he inflicts. Er projiziert das, er bringt das hinein. Illegal. Und das ist aber illegal. And there's a lot of things the devil does that are illegal. Es gibt eine Menge dieser Dinge, die Satan tut und die ungesetzlich sind. And so tonight we're going to pray for people. Also heute Abend werden wir beten für Menschen. And we'll do that right now. Wir wollen das jetzt machen. What we'll do is we'll take the first row of chairs away. Wir werden die erste Reihe der Sesseln hier wegtun. Put them on a side somewhere. Irgendwo da zur Seite stellen. You can do that right now. Das können wir jetzt machen. And what we'll do is have the elders come down. Und dann sollen die Ältesten hier vorne Aufstellung nehmen. And I asked a few other gentlemen to come and pray also for people. Und ich habe auch ein paar andere Männer gebeten, hierher zu kommen und für Menschen zu beten. Who have been walking with the Lord for a long time. Die schon sehr lange mit dem Herrn gehen. And we're going to have people come down and be anointed with oil. Und wir wollen auch, dass Leute kommen und mit Öl gesalbt werden. Now, if your car is not working, also wenn dein Auto nicht funktioniert, you don't need to be anointed with oil. Dann musst du nicht mit Öl gesalbt werden. Yeah. Yeah. If you need a better job, also wenn du eine bessere Arbeitsstelle brauchst, you don't need to be anointed with oil. Brauchst du nicht mit Öl gesalbt we'll pray werden. For that after. Wir werden das auch noch im Gebet But bedenken. If nachher. You have a personal ailment, aber wenn du eine ganz persönliche Beschwerde hast, something, etwas, and you don't have to be ashamed of it. Und du musst dich da nicht genieren. Don't worry who's thinking what. Denk nicht daran, was jemand anderer darüber denken könnte. Because they'll be the next one here. Weil das ist vielleicht derjenige, der danach kommt. It's your time now, and next year they'll be down here praying. Jetzt bist du dran und vielleicht nächstes Jahr ist diese Person dann dran. Let's have the elders come to the front here, and I asked Johnny and Brett to join us, Pastor Mark. Also die Ältesten sollen sich hier aufstellen, und ich habe auch den Johnny und den Pastor Mark gebeten und den Brett. And we want to dim the lights a little bit. Maybe take a couple of these spotlights down. Wir wollen auch ein wenig das Licht dämpfen. And we just want to be in prayer as a church. Wir wollen einfach als Gemeinde im Gebet jetzt sein. And we don't want to be distracted. And wir wollen nicht abgelenkt sein. To be focusing on these people for to God. Wir wollen uns auf diese Leute konzentrieren jetzt. And I guess that's good, just like that. Okay, can we have the band come up, please? And kann auch die Band bitte unless you need prayer, also ihr braucht Gebet. Okay, the whole band needs prayer. Also die ganze Band braucht Gebet. Okay. Oh, we have Young at least. He doesn't need prayer. Okay, anyone else want to, the singers want to come up or someone? Unless you need prayer. Irgendwelche Sänger noch, ja. Okay. And we will have a little background music. Wir werden ein wenig Hintergrundmusik haben. And then we will pray together for people. Und dann wollen wir zusammen für Leute beten. Maybe we could even try taking those lights out, Marcus, on the other side. Vielleicht können wir auch dieses Licht dämpfen. Let's keep it just like that. That's nice. So let's pray together. Also beten wir gemeinsam. And let's take a little time now. Wir wollen uns eine Zeit dafür nehmen. And ask God to do miracles. Und Gott einfach darum bitten, Wunder zu wirken. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. That all authority was given to Jesus. Dass alle Autorität Jesus gegeben wurde. And that authority was given to us. Und diese Autorität uns gegeben wurde, as your children. Als deine Kinder. And we have been transferred, und wir wurden verwandelt, removed, erneuert, from one kingdom, versetzt von einem Königreich to another kingdom, in das andere Königreich. In Colossians 1:13. In Kolosser 1:13. We are in another kingdom. Wir befinden uns in einem anderen there Königreich. Are things tonight that the devil has brought into our church. Es gibt da Dinge heute Abend, die Satan in unsere Gemeinde hineingebracht hat, die aber da nicht hierher gehören. Wir wollen heute Abend für Wunder beten, für Befreiung. So we thank you tonight. Bless this time. Wir danken dir heute Abend. Segne diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Amen.